reingefallen. Wer ist sein Horn? Seine Kleidung ist extravagant. Ihn hätte ich wiedererkannt. Unter den Schlaffen. Er spürt die Dummheit in Fluch und Lachen. Er weiß, wie stark die Scheuklappen sind. Seine Eltern haben sich an ihn gewöhnt. Da ist die Scene. Am Bahnhof muss er den Ausweis zeigen. Mundgesperrte Jünger, die ihn beneiden.